Ja, den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch neue Musik von Thundercat, Watsky, Big Deal, AC Alone und auch Tung oder Tang heißen sie wahrscheinlich, sind noch mit dabei. Eben gerade gab es The Computers zu hören. Die Band aus Exeter hat gerade eben mit Love Triangles, Hate Squares eine neue Platte veröffentlicht. Klingt manchmal so ein bisschen nach, weiß ich nicht, Dexys Midnight vielleicht. Track gerade eben hieß Mr. Saturday Night. Und die nächste Band, Wire, wurden gegründet, als die Herren von den Computers wahrscheinlich noch nicht mal in den Windeln lagen, nämlich 76. Wire, die Band um Colin Newman, eine der Speerspitzen des Post-Punks damals, die die 70er, die späten 70er Jahre ganz maßgeblich mitgeprägt haben, sind zurück, haben vor kurzem mit Change Becomers ihr neues Album veröffentlicht. Alles Musik, welches teilweise schon in den Jahren 79 und 80 live gespielt wird, aber nie aufgenommen wurde. Jetzt gibt es endlich auf Platte. Hier kommen Wire mit ihrem Love Bands. Love bends the earth. Das waren Wire mit ihrem Track Love Bands. Auf dem neuesten Album Change Becomers klingen sie immer noch genauso frisch und genauso gut wie damals. Natürlich mit großartigen Tracks wie Outdoor Mine und anderen, die sie Ende der 70er Jahre aufgenommen haben. Auch die nächste Band hat schon so einige Jahre auf dem Kerbholz. Es geht um Come, die Band um Thalia Zedek und Chris Brocker aus Boston. Haben 92 ihr Debütalbum veröffentlicht, 1111, und damit im Prinzip die 90er Jahre maßgeblich mitgeprägt, musikalisch auf jeden Fall. Sind nie so bekannt geworden wie andere Bands aus Seattle, Washington oder New York, aber auf jeden Fall einen Platz im Plattenregal ganz, ganz fest stehen. Die Band ist inzwischen auch aufgelöst 2001 und kommen hier und da nochmal für Reunion-Konzerte zusammen, aber ich glaube, neues Material wird es da nicht geben. Deshalb jetzt Reissue von 1111, dem Debütalbum, welches vor ja, etwas mehr als 20 Jahren erschien. Hier kommen Come mit Submerge. Sing so softly. Die Stimme von Thalia Sadek, ziemlich brüchig und ziemlich runtergekommen klingt sie. Und auch das Gitarrenspiel von Chris Brokaw, extrem dynamisch. Das waren Come mit Submerge, der Track von ihrem Debütalbum 1111, original veröffentlicht 92 und vor einigen Wochen frisch wieder aufgelegt. Mit einer Bonus-CD noch dabei, mit Live-Aufnahmen von irgendeinem Festival und auch noch ein paar Bonus-Tracks, irgendwie frühen Singles und sowas. Also das volle Paket für alle, die Come damals veröffentlicht haben. Übrigens nicht ihre beste Platte, wie ich finde. Die haben dann auch noch, ich glaube, 3 weitere Platten veröffentlicht. Es gibt welche, die auf jeden Fall besser sind. Würde mich freuen, wenn die dann auch nochmal irgendwann neu aufgelegt werden für alle, die es verpasst haben. Nach so viel Gitarren hier wieder etwas Rhythmischeres mit Thundercat unter dem Track The Heartbreaks and Setbacks. Elektronische Cut-Up-Collagen wurden unterlegt mit einer souligen Stimme und zum Schluss durfte auch die Gitarre nicht mehr fehlen hier bei Thundercat und dem Track Heartbreaks and Setbacks. Thundercat ist ein Künstler aus Kalifornien, der heißt Steven Bruner und ja, spielt Bass, macht den Gesang, macht das Songwriting und hat schon bei vielen anderen Künstlern mitgewirkt als Bassspieler meistens. Bei Flying Lotus war er dabei, bei Erykah Badu, bei den Suicidal Tendencies und auch mitgewirkt bei Snoop Dogg oder auch bei den Red Hot Chili Peppers. Also eine wirklich ziemlich illustre Auswahl hier an Künstlern, die er mit unterstützt hat als Musiker, als Gastmusiker. Und ja, hat, glaube ich, sein Debütalbum veröffentlicht 2011. The Golden Age of the Apocalypse hieß das Ganze damals. Wurde produziert, co-produziert von Flying Lotus, auf dessen Album Brainfeeder auch diese Platte hier erscheint. Die neueste Thundercat, auch hier war wieder Flying Lotus mit dabei beim Zusammenfügen. Und das kann man aufgrund der elektronischen Herangehensweise auch ganz gut nachvollziehen, das Ganze. Wir haben nochmal einen Track von Thundercat, und zwar Oh Shit, It's X. Kann auch mindestens genauso funky sein wie Jamie Liddell. Sein Track gerade eben mit dem Titel Oh Shit, It's X vom neuesten Album Apocalypse. AC Alone ist zurück mit einem neuesten Album und verbeugt sich ganz, ganz tief vor dem großen Marvin Gaye. Hier AC Alone mit 30 and Up. Yeah, this is for the 30 and up, grown folks that be earning a buck. Gotta tell the kids, hurry it up, gosh, you won't dirty it up, come on. trying to earn my grades from everything I learned from way back in the days. Yeah, peeping how the game goes, same old, underneath that rainbow and shit on the shango. You got your own thing, know you're feeding family. I'm on my grown thing, player, don't challenge me. I got get right, life on the balance beam, still keeping mackin' though, hold it down naturally. Yeah, this is for the 30 and up, grown folks that be earning the buck. Gotta tell the kids, hurry it up, gotta shoot, won't dirty it up, yeah, this is for the 40 and up, grown folks that be earning the buck, gotta tell the kids, hurry it up, gotta shoot, won't dirty it up, come on. Like how I was then, it must have been nice, but now it's a must win. We young and getting money, bruh, how can we trust them? Spend it while we got it, man, that was the custom. A whole different design, speak your mind. You used to have a fire, now we keep it all the time. I do a little something just to get a little shine, but we run this motherfucker, you heard? Stop crying. Yeah, this is for the 20 and up, riding around not giving a fuck. At the party just living it up. Yeah, got the world that ain't giving it up. Okay, yeah, this is for the 20 and up. Riding around not giving a fuck. At the party just living it up. Say what? Got the world that ain't giving it up. Okay, yeah, this is for the 40 and up. 40 and up, yeah. This is for the 50 and up. This is for the 60 and up. Come on. Hurry it up, got the whole world giving it up. Okay, yeah, this is for the 40 and up. This is for the 30 and up. Okay, yeah, this is for the 20 and up. Okay, yeah, this is for the 50 and up. All right, this is for the 30 and up. Okay, yeah, this is for the 30 and up. 30 And up, das war AC Alone, alias Edwin Hayes heißt er eigentlich. Was hat er mit Thundercat, den es vorher zu hören gab, gemeinsam? Richtig, beide kommen aus Los Angeles. AC Alone hat mit Leaning on Slick eine neue Platte veröffentlicht. Da guckt der Typ, den man kennt eigentlich von diversen Rap-Formationen, die er mitgegründet hat und wo er Initiator war, wie immer man es von ihm kennt, über den Tellerrand hinaus und hat auch einige Gäste eingeladen. Bei einem Track ist CeeLo Green dabei, bei einem anderen, den wir gleich hören werden, der R&B-Crooner Daniel Merriweather. Aber bei dem Track gerade eben, 30 and Up, verneigt er sich ganz groß vor Marvin Gaye und seinem Inner City Blues. Ein Track, den Marvin Gaye 71 geschrieben hat und der hier ganz, ganz heftig gerade eben gecovert, gesampled, was auch immer wurde, 30 and Up. Das war AC Alone und hier kommt er nochmal mit Things Get Better. Wie gesagt, an den Vocals Daniel Merriweather zu hören. Hier kommt AC Alone. Things definitely get better. Things definitely get better. Even when your friends are fair weather, things definitely get better. crisis. And every breath of life I take is priceless. Even though they try to be self-righteous, that's exactly what divides us. It ain't no place to go but upward. I've been to the bottom, baby, trust me, I suffered. And I feel the pain, it's a real thing, kill dead. Don't let it be a man, just let it live in a day. Long road, safe travels when you get there. Life ain't fair, but just don't sit there. Be prepared to take it all on your own square. I know it's rare, but sometimes you gotta care. Yeah, I know you get what you deserve it. High sign, all-star, Julius serving, yeah. Or maybe a respectable serving. The road's curving, no swerving. Yeah, yeah. Hard times don't last forever. Things definitely get better. Through every rough storm that's weather. Things definitely get better. It never comes true, but never say never. Things definitely get better. I hope you get to read my letters. Things definitely get better. Ooh. Willkommen beim Sunday Service. Nun zu unserer beliebten Rubrik Album der Woche. Das kommt heute von Big Deal, die ihr gerade eben hörtet, mit ihrem Track Golden Light. Und das Ganze vom Album June Gloom. Passt ja richtig zum Monat gerade. June Gloom, also der Juni, der glüht. Ich glaube, Gloom ist schon so, dass sie glühen, ne? Oder egal. Big Deal, das sind vor allen Dingen Casey Underwood, der kommt aus Kalifornien, und dann Alice Costello, die kommt aus London. Die haben vor 2 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht. Lights Out hieß es damals. Das waren eher so unschuldige Schlafzimmer-Songs, sehr sparsam arrangierter Gitarrenpop, aber auch damals schon relativ erfolgreich und auch live, glaube ich, viel, viel aufgeführt. Inzwischen ist dann ihr neues Werk ein bisschen fetter geworden, mit Band aufgenommen. Und das Ganze klingt trotzdem noch ziemlich nett, ziemlich frisch, ziemlich nach kalifornischen Sommertagen. Hier kommen weiterhin Big Deal mit Swapping Spit. Spit hieß dieser Track von Big Deal vom neuesten Album June Gloom. Zweites Album von diesem kanadischen, Londoner, transatlantischen Projekt. Und wie gesagt, mit dem ersten Album kam der Erfolg. Die Hallen für die Live-Auftritte wurden größer und irgendwie hat man das dann zu zweit nicht mehr so richtig angenehm empfunden. Also musste eine Band her, also musste der Sound ein bisschen fetter werden. Und das haben Big Deal auf dem neuen Album eigentlich relativ gut umgesetzt, muss ich sagen. Die finden jetzt natürlich den Gitarrenpop nicht wirklich neu. neu, aber haben schon hier und da so ein paar Kanten, die so an alte Grunge-Zeiten erinnern bei einigen Songs. Sonst immer wieder schöne Melodieänderungen und Hooklines drin, dass die Platte wirklich irgendwann dann zum Ohrwurm wird nach ein paar Mal hören. Also Big Deal hier mit June Gloom, Album der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer Track zu hören, Call and I'll Come. Harmoniegesang und dazu dann noch ein bisschen Noise, Gitarren. Da dürfen auch die Freunde von Dinosaur Jr. vielleicht sich mit anfreunden können. Big Deal waren das. Ihr Track hieß A Call and I'll Come vom Album June Gloom, Album der Woche hier beim Sunday Service. Auch mehr dazu auf der Homepage nochmal nachzulesen und nachzuhören unter sundayservice.de. We Are Loud Whispers ist auch wieder so ein Projekt, welches sich über den Ozean erstreckt, und zwar diesmal zwischen auch Amerika, also die USA, und Japan. Die haben mit Suchness jetzt eine Platte veröffentlicht und ich finde die ein bisschen strange, muss ich sagen, aber vielleicht muss ich da auch nochmal mehr öfters reinhören. Starcrossed, hier der Track von We Are Loud Whispers. Thank you. England, die Band, vor ja, ungefähr 10 Jahren gegründet als loses Kollektiv um Mike Lindsay und Sam Genders. Letzterer ist schon vor einigen Jahren ausgestiegen. Mike Lindsay macht mit ein paar anderen Leuten natürlich weiter und hat so ein bisschen auch dieses Genre geprägt, welches sich um ja im Prinzip Folkmusik mit elektronischen Einflüssen beschäftigt hat. Da haben Tang eigentlich wirklich Pionierarbeit geleistet. Neuestes Album heißt Turbines. Und ist eigentlich wie jede anderen Tang-Platten auch sehr nett, aber in diesem Fall ohne wirklichen Highlights, muss ich sagen. Ältere Platten gefallen mir doch um einiges besser manchmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass Mike Lindsay inzwischen noch ein weiteres Projekt hat, nämlich die Cheek Mountain Thief, und gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit hier in Tang reinsteckt, wie es vielleicht machen sollte, um richtig, richtig gute Platten zu machen. Watsky ist ein Typ aus San Francisco. George Watsky heißt er eigentlich. Rap, was das Zeug hält, das ist drauf zu hören auf dem Album Cardboard Castles. Hier kommt sein Track Sloppy Seconds. Fuck you if you love a car for his paint job. Love you, you love a car for the road trips. Show me the miles on your arms and the pink scar where the doctor had to pull out all the bone chips, cause you were pressing in the gas just a bit hard. Red in the moment when the road curved a bit sharp, and when you woke up somebody wasn't clipping your seatbelt and pulling you from the open window of your flipped car. Broken hearts, give them here, give them here. Hand me downs, give me leftovers. Give me sloppy seconds, give them here, give them here. I don't care where you've been, how many miles, I still love you. I don't care where you've been, how many miles, I still love you. Show me someone who says they got no baggage. I'll show you somebody who's got no story. Nothing gory means no glory, but baby, please don't bore me. We won't know until we get there, the who, or the what, or the when, where. My favorite sweater was a present that I got a couple presidents ago, and I promised that I won't rock it till it's threadbare. Bet on it. Every single person's got a couple skeletons, so pretty soon in this room it'll just be me and you, when we clear out all the elephants. Me and you and the elements. We all have our pitfalls, the beer is flat, the cabs have been called, and everybody and their mama can hear the drama that's happening behind these thin walls. Cold pizza, tie-dye shirts, broken hearts, give them here, give them here. Hand-me-downs, hand-me-downs, leftovers, leftovers, sloppy seconds, give them here, give them here. I don't care where you've been, how many miles, I still love you. I don't care where you've been, how many miles, I still love you. Women isn't a flattering image, but I don't wanna run away because I said so. I don't wanna be the guy to hide all of my flaws, and I'll be giving you the side of me that I don't let show. Everything in fashion that has ever happened is always coming crashing down, better let go. But in a couple years it will be retro. You rock Mark Echo, my shirts have the gecko. Cause in the past, man, I was hopeless, but now it's why my little cousins look the dopest. Fuck the fashion popo, have a stale donut, and I don't need no tips. Fuck a 5 second rule, that's a plan I never understood. It's September in the kitchen in a Christmas sweater, sipping cold coffee on the phone with damaged goods. And there is not a single place that I would rather be. I'm fucked up just like you are, and you're fucked up just like me. How Sloppy Seconds. Das war Watzke alias George Watzke aus San Francisco. Der hat eine ziemlich gute Beobachtungsgabe und kann das wunderbar in kunstvolle Lyrik umsetzen. Hat in den USA schon so einige Preise eingeheimst, Poetry Slams gewonnen und so weiter und so fort. Und hier mit Cardboard Castles sein inzwischen, glaube ich, drittes Album veröffentlicht. Bei einigen Momenten denke ich, das könnt ihr auch auf Antikin rauskommen, diesem Label, welches sich zwischen Indie und Hip-Hop bewegt, aber dann wird dann manchmal noch dick aufgetragen mit Streichern und auch manchmal ist Kate Nash als Gastsängerin zu hören bei ein, zwei Tracks oder diverse andere Damen aus dem Pop-Business, dann klingt es vielleicht auch ein bisschen kommerzieller, als es zu Anticon passen würde, könnte, wie auch immer, trotzdem eine ziemlich spannende, witzige, gute Platte, die wir jetzt nochmal hören mit dem Track Dedicated to Christina Lee von Watzke und damit sagt auch Tschüss, der Sunday Service. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn ihr wollt. The first time I went back to homeroom from the hospital, I thought that being more embarrassed was impossible. But God, the second time, it really turned my stomach. Now I'm the kid who collapses and then spazzes out in public. This time was a bowling alley, the first was in the yard. And kids in middle school just watched me trip and kicked me hard. Except this girl named Chrissy Lee, who flips around at her desk and gives me the world's biggest Disney card. Wrote best wishes and kisses where she signed it. 3 feet by 2 feet, I could've hid behind it. I didn't like the pity from Christina Lee though. I'm thinking, Chrissy, can't you see I'm busy being emo? Cause I think I might have heard she maybe sorta liked me. And since she wasn't cool enough, I guess I took it lightly. Had braces and glasses and wasn't Mrs. Popular. And so I didn't really give a thought to her. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. It's the notes of the song that'll never happen. And the wind in the leaves is the sound of ghosts clapping. But a heartbreaking sounds like guitar strings snapping. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. It's the notes of the song that'll never happen. And the wind in the leaves is the sound of ghosts clapping. But a heartbreaking sounds like guitar strings snapping. There's holes in my memory. It isn't photographic. There's holes in my yearbook, but the cutout folks were plastic. 10 years pass, I don't cross paths with half the people from my class again until we meet at Chrissy's open casket. Those who chose to ask it probably knew I could have dug in deeper if I'd wanted to. But you couldn't tell a thing was off on the surface. And I didn't know she was sick until I heard about her service. She was born with a heart defect, used to the cold knife. She'd been in and out of hospitals her whole life. She knew the whole time and never said why. She felt my pain herself and helped me hold my head high. The nicest folks are those who know the throes of crisis. The window is crime to twist her life to fit my own devices. Why is it so hard to mourn and then try to learn by this? But the lights that burn shortest are the lights that burn brightest. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. It's the notes of the song that'll never happen. And the wind in the leaves is the sound of ghosts clapping. But a heartbreaking sounds like guitar strings snapping. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. It's the notes of the song that'll never happen. And the wind in the leaves is the sound of ghosts clapping. But a heartbreaking sounds like guitar strings snapping. Our 8th grade yearbook page for dedicating songs wasn't long, even in a school 1,100 strong. The yearbook advertised for months, but when it's said and done, Chrissy bought 6, the third most of anyone. Alvin got Your Faith in Me by Jessica Simpson. Pebbles got Richard Marx's ballad at the beginning. It feels like sloppy poetry the way her life would end after sending Mariah Carey's Anytime You Need a Friend. But corniness is honesty that's wrapped in cliche. And most slow jam lyrics aren't shit I'm brave enough to say without a smirk. But before she went to dirt, she left us finally. I will remember you to Jeff, Mike, Bry, and me. You can plot it if you must. Say it's obviously fate, or explain that God is just. But all I know is that until my body's dust, I will try to think of her as much as Chrissy thought of us. This one goes out to Christina. Said. one goes out to Christina. Said this one goes out to Christina. This one goes out to Christina. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. Said this one goes out to Christina. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. This one goes out to Christina. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping. Said this one goes out to Christina. A heartbreaking sounds like guitar strings snapping.